in mir getötet. Ich brauche Psychopharmaka, überfüllte Mengen von Alkohol. Ich liebe meine denaturierte Synthetikwelt. Ich bin depressiv, labil, einsam und nervös. Meine Psychomechanik ist gestört, aber. Psychopath.